Sie sagt, sie würde heute gern ein Holly kiffen. Body sippen, ja, sie will ein Body kippen. Doch ich trinke nur noch Gin, ja, sie soll sich ficken. Ich lebe, wie ich bin und lass mir nichts mehr sagen. Ich trinke nur noch Gin und rauch den besten Rasen. Bin noch nicht auf meinem Level, lass die Bitches warten. Nein, ihr seid nicht auf meinem Level, lass die Bitches blasen. Lass mal diese Leute sein. Nein, ich hör nicht diesen deutschen Scheiß. Mein Mixtape macht die Beute geil. Doch glaub nicht, dass ich von jetzt an noch die Beute teil. MVP, UFO, keine Chance gegen meine Flows. MVP, UFO, fette Beats, ja, ich werd belohnt. Ich stand den Ball jetzt in den Kopf. Besser bleib in deinem Dorf. Ja, ich komm und übernehm das Game und breche meinen Rekord. Scotty Pippen. Heute Geld ausgeben, gestern noch am Kotti ticken. Euch nicht mehr rein. Ich schließ den ganzen Club, lass nur die Bitches bleiben. Du kriegst kein Gras und auch kein Drink. Jetzt küss meinen Arsch und nenn mich King. Deine Tracks, Dicker, feier ich null. Ja, ich flieg davon, als wär ich auf Red Bull. Ich weiß nicht, wen ich heutzutage trauen soll. Denn eure Beats klingen einfach viel zu grauenvoll. Rauch in der Lunge, Gin in meinem Becher. Ja, ich rauch wie ne Bumme und schieße gern auf die Rapper. Ah, 500 Joints. Ich hab zwar keinen einzigen Freund, doch ich hab 500 Joints. Ah, Scotty Pippen.